Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als X2Tobi, und wir machen das heute mal mit Video. Ich habe in der Leitung Konstanze Kurz. Der ein oder andere oder die eine oder andere kennt dich vielleicht. Trotzdem sei so nett und stell dich mal eben kurz vor. Mein Name ist Konstanze Kurz. Ich bin Informatikerin und ich bin die Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Konstanze, ich habe dich gebeten, mit mir zu sprechen oder heute dann eben auch mal mit Bild zur Abwechslung, um einmal das alte Thema Staatstrojaner, Bundestrojaner, wie wir das Ding auch immer nennen, aufzugreifen. Auch die meisten Piraten werden das kennen, aber wir machen das ja nicht nur für Piraten. Deswegen versuch mal zumindest grob zu umreißen, worum es da eigentlich ging. Das war so alles Ende des letzten Jahres, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oktober. Dann leg mal los. Naja, im Wesentlichen ging es darum, dass wir eine Analyse vorgelegt haben, diese sogenannten Staatstrojaner. Wir haben uns also eine staatliche Spionagesoftware im Detail angesehen. Das betrifft nicht den Quelltext, den Quellcode, sondern die Binaries, die wir von einer Festplatte gekratzt haben, von einem Betroffenen, der also von staatlichen Behörden diese Spionagesoftware auf den Computer gespielt bekommen hat. Und wir haben die Funktionalität versucht zu ergründen über eine klassische Reverse-Engineering-Analyse. Wir haben also versucht, alle oder möglichst alle Funktionalitäten. Also auch die Gefahr, dass es jetzt furchtbar technisch wird, muss ich jetzt einfach mal fragen. Das, was ich von außen so verstanden habe, ist, dieser Trojaner funktioniert ja nach einem kleinen Serverprinzip. Das bedeutet, derjenige, der infiziert ist, in Anführungsstrichen, der ist ja quasi der Server. Darf ich das so sagen? Ist das so richtig erstmal? Na, das ist eigentlich nicht so ganz richtig. Eigentlich bekommt man letztlich ein ganz sehr, sehr, sehr, sehr kleines Softwareprodukt draufgespielt und ist gesteuert von einem sogenannten Command- und Control-Server. Das heißt, jemand von außen bestimmt eigentlich die Funktionalität der Software. Man kann nicht unbedingt sagen, dass das. Natürlich ist man in gewisser Weise ein Client, aber darum geht es eigentlich weniger. Das ist ja nicht die Struktur, sondern. Ja, ich will auf Folgendes hinaus. Was ihr gemacht habt, da ist dann jemand hingegangen, hat dieses Tool mit dem Namen Ohrzopft ist. Programmiert. Nein, wir haben es erstmal analysiert, aber wir haben im zweiten Schritt dann selber einen Command- und Control-Server gebaut, um zu gucken, ob wir ja die Software übernehmen können, also ihr eigene Kommandos senden können. Uns ging es also möglichst darum, alle Seiten dieser Software zu beleuchten. Und dabei sind euch Funktionen aufgefallen, die der Trojaner bietet, die er eigentlich nicht bieten dürfte. Dann sag uns doch erstmal, was darf denn und was darf denn nicht? Na, was darf er? Hat ja zwei Komponenten, einmal die juristische und einmal die technische. Die juristische wäre einfach die Definition, wie sie im Gesetz steht. Das ist natürlich für Bayern sehr schwierig, denn da wird eigentlich das Urteil zur Online-Durchsuchung herangezogen, was vom Bundesverfassungsgericht kam. Denn die gesetzlichen Regelungen in den Bundesländern sind nicht immer sehr spezifisch. Und so blickt man halt nach Karlsruhe und die Festlegungen, die dort getroffen werden. Und danach darf diese Spionagesoftware erstmal nur die Internettelefonie abgreifen, also Gespräche, Kommunikation übers Netz. Denn dieser Staatstrojaner ist keine Online-Durchsuchung in diesem Sinne, sondern nur eine sogenannte Quellen-TKÜ, also eine Quellentelekommunikationsüberwachung. Da unterscheidet der Behördenmensch. Technisch ist natürlich wenig Unterschied. Und was er dann darf, ist genau das, juristisch, die Kommunikation abhören. Ja, deswegen habe ich vorhin mit dieser kleinen Servergeschichte angefangen, um auch so ein bisschen zu erklären, wie ich es verstanden habe. Also dass der Teil des Trojaners, der auf dem Rechner des Abgehörten ist, der kann offensichtlich mehr als die Behörden zugeben, was sie bedienen können, kontrollieren können von außen. Aber dadurch, dass ihr selber ein Tool gemacht habt, korrigiert das ruhig, so habe ich es erstmal nur verstanden, korrigiert das gleich mal, was ich da falsch verstanden habe. Aber dadurch, dass ihr selber dass dieses Tool Ohrzapft ist, entwickelt wurde, konnte man feststellen, dass eigentlich viel mehr geliefert wird, wenn man will. Natürlich wird ja behauptet, dass das natürlich nie benutzt wurde. Ist das so richtig? Nee, das ist auf mehreren Ebenen falsch. Es ist nicht so, dass die Behörden nicht zugeben, dass Teile dieses Staatstrojaners rechtswidrig benutzt wurden. Insbesondere die Kommunikation, die sich darauf, also würde gar nicht Kommunikation nennen, in Anführungszeichen, die sich darauf bezieht, dass Screenshots vom Browser gemacht wurden, und zwar viele tausend. Das ist tatsächlich auch gerichtlich als rechtswidrig festgestellt worden und die Behörden haben auch nicht wirklich versucht zu verschleiern. Sie haben sich das genehmigen lassen und hat ein Amtsrichter auch genehmigt und so ist es gemacht worden. Aber nachträglich ist es vom Landgericht Landshut in Bayern für rechtswidrig erklärt worden dann. Gut, aber das hat nie Konsequenzen, oder hatte das für irgendwen irgendwelche Konsequenzen? Na, kann ja kaum, denn die Genehmigung ist ja durch einen Richter erfolgt. Der Richter ist natürlich unabhängig und kann natürlich dafür auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Man hätte natürlich politische Folgen erwarten können oder zumindest auch eine gesetzliche Präzisierung. Die eigentliche Funktionalität, also das Abhören in dem Fall der Skype-Gespräche, also der Telefonie über Skype, das ist genau, was wir jetzt hier tun, die ist ja demnach erstmal nicht rechtswidrig. Auch darüber kann man natürlich streiten. Okay, jetzt haben wir den Stand, was gemacht wurde, was passiert ist bis Ende des letzten Jahres. Jetzt war es ja sehr still darum. Was habe ich denn als Bürger jetzt zu erwarten oder zu befürchten? Wie sieht es denn jetzt aus? Werden da Konsequenzen rausgezogen? Wird das totgeschwiegen? Wird einfach weitergemacht wie bisher oder womit muss ich rechnen? Es hat natürlich jetzt auch verschiedene Folgen. Zunächst mal gab es ja durchaus eine relativ große Debatte im Oktober. Die zog sich auch über die Parteien. Es gab einen Bundesinnenminister, der nach einer gewissen Konfusion am Anfang, wo er nicht so richtig wusste, was er sagen sollte, das kennen wir ja bei ihm schon, dann eigentlich auch das Werkzeug verteidigt hat. Und wir haben einen bayerischen Innenminister, Herrmann heißt der, der natürlich auch ganz konsequent verteidigt hat mit den üblichen Argumentationen, wie wir sind ja alle blind und taub, wenn wir diese Spionagesoftware nicht mehr haben. Längerfristig kam es zu mehreren Anfragen im Land und im Bund von anderen Parteien, sogenannte parlamentarische Anfragen, die teilweise sehr lange Fragenkataloge vorgelegt haben, die dann die Regierungen in den Ländern beantworten müssen. Das betraf ja eben nicht nur Behörden des Bundes, also die Bundespolizei oder die Geheimdienste, sondern es betraf vor allen Dingen auch die Landespolizeien. So konnten wir erstmal in den nächsten Wochen diese Antworten auswerten dafür. Da haben wir jetzt eine gute Übersicht, in welchen Ländern welche Produkte da eigentlich eingesetzt werden. Entschuldigung, machen wir gleich nochmal. Ich wollte zur NRW fragen, aber führ es erstmal zu Ende. Den kann ich nicht mehr sehen. Oh, irgendwas hakt, hm? Ja, ach, besser, jetzt bist du wieder da. Okay, jo. Das Zweite ist natürlich, dass immer wieder die Forderung laut wurde, man müsse es im Bund, in den Bundesgesetzen und aber auch in Landesgesetzen präzisieren. Und das Urteil ist in vielen Punkten beim Einsatz der Software missachtet worden. Das Urteil hat zwei klare Sachen aus Karlsruhe, nämlich, dass es technisch begrenzt sein muss und auch juristisch begrenzt sein muss auf die Internettelefonie. Und beides ist letztlich nicht gemacht worden, denn diese technische Begrenzung hat so nicht stattgefunden. Okay. Habt ihr auch mal, ich frage jetzt natürlich, weil unser Podcast ist ja eigentlich ein NRW-Podcast und deswegen muss ich doch mal für NRW fragen, habt ihr da eine Anfrage über eine Partei stellen können? Auch in NRW gab es Antworten, die kann man sich natürlich auch ansehen, die sind im Netz, denn die parlamentarischen Anfragen werden ja veröffentlicht und es gibt also auch Zahlen aus Nordrhein-Westfalen und man weiß, in welchen Fällen es eingesetzt wurde und von welchen Behörden und in welcher Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Bundesbehörden. In NRW war das die Zollverhandlung. Es sind aber sehr wenige, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich habe jetzt nicht nochmal für NRW nachgeguckt, aber ich glaube, es waren nur 4 Fälle. Aber auch hier ist es natürlich so, dass der NRW-Innenminister das auch verteidigt. Auch da ist aus meiner Sicht juristischer Nachholbedarf. Man bräuchte eine Präzisierung, wenn man überhaupt zulassen will, dass solche Spionagesoftware eingesetzt wird. Ja, an sich ist die Vorstellung ja widerlich und es ist sicherlich ein harter Sprung. Aber wir wissen, dass durch extreme Überwachung das Dritte Reich wunderbar funktioniert hat. Und dass uns heute immer wieder erzählt wird, wir brauchen die Überwachung ja immer wieder. Ich bin vorsichtig mit Nazi-Vergleichen. Also natürlich kann man immer sagen, okay, wir haben eine Diktatur erlebt und es gibt natürlich auch sehr viele DDR-Vergleiche, die man da ziehen kann. Aber ich denke, wir leben in einem Rechtsstaat und das gibt uns ziemlich gute Mittel, nämlich auch mit einem guten zivilen Engagement gegen solche Auswucherungen vorzugehen. Ich muss nicht unbedingt die Nazi-Keule raus. Und mir geht es eher darum, dass ich sie eigentlich letztlich mit ihren eigenen Mitteln schlagen kann. Und nicht mit den Grenzen, die unser Rechtsstaat ihnen setzt. Dass sie aber, und damit meine ich die regierenden Politiker, so häufig missachten und die Karlsruher Urteile nicht mehr ernst nehmen, dagegen können wir uns wehren. Wir müssen das einfach nur laut sagen. Wir sind immerhin sozusagen auch laut der Umfragen die Mehrheit. Die Mehrheit unter den Deutschen möchte diese Spionagesoftware nicht. Und ich denke, das kriegen wir hin. Wir müssen nur einen langen Atem haben. Also ich hole die Nazi-Keule nicht so schnell raus, aber du hast den zweiten Vergleich, die zweite Keule genutzt, nämlich die Stasi, und es gibt schon ein paar Dinge, die betreffen uns alle so heftig, dass man vielleicht dann auch manchmal so einen Vergleich ziehen darf. Das mache ich auch sehr selten, aber in dem Moment, wo alle überwacht werden, das wirst du nicht anders sehen, da wird es schlichtweg dramatisch und dann ist vielleicht auch eine kleine Keule mal gerechtfertigt. Na, ich würde schon ein bisschen anders sehen. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen so einer Spionagesoftware, die in bestimmten Fällen und auch relativ vielen Fällen, muss man ja schon sehen. Also wir reden ungefähr zwischen 80 oder 90 Fällen in den letzten Jahren in Deutschland, schon eine Menge. Schon nochmal ein Unterschied zu diesen Überwachungsmaßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung oder die Vermessung und Speicherung der Körper durch die Biometrie. Also wo man einmal spezifisch jemanden hinterher spioniert oder einfach alle datenmäßig aufzeichnet. Ich würde das schon immer unterscheiden. Ich finde nur den Eingriff so enorm, denn wir haben gesehen, und das wissen wir gerade von diesem Staatstrojan, dass tatsächlich in diesen sogenannten Kernbereich der privaten Lebensgestaltung eingegriffen wurde, sprich die Intimsphäre. Ganz praktisch heißt es, dass mit diesem Staatstrojaner Telefonsex aufgezeichnet wurde. Und nicht nur das, er wurde auch verschriftlicht. Und sie hatten keine Möglichkeiten, diese Software das zu löschen, was eigentlich ein Gebot wäre. Niemand, egal wo man ihn beschuldigt oder was er verbrochen haben soll, verliert dieses Recht auf eine Intimsphäre. Also da geht es gar nicht um die Massenerfassung, dass man alle überwachen würde, sondern es geht eigentlich darum, dass man da sehr tief mit in Leben eingreift. Und jeder, der einen Computer benutzt, wie, sagen wir, wie viele in meiner Peer-Gruppe, also meinen Studenten, aber natürlich auch unter den Hackern, wird sehen, dass diese Geräten ausgelagert Gehirn ist. Und das Gerät ist nicht nur ein ausgelagertes Gehirn, sondern viele haben es auch ständig in der Nähe. Und wenn es ständig in der Nähe ist, dann kann ich auch eine ganze Menge überwachen. Und vor allem Dinge, die nur wirklich niemand etwas angehen und auch zur Strafverfolgung überhaupt gar keinen Beitrag leisten. Also, das ist halt ein Gefahrenpotenzial im Sinne von Einbruch in die Privatsphäre. Was ich eben nochmal unterscheiden würde von diesen Massenüberwachungsvorhaben wie der Vorratsdatenspeicherung oder der Biometrie oder so. Oder Elena haben wir ja lange debattiert, da gibt es ja viele Beispiele für. Das ist eine andere Qualität von Eingriff. Das ist beide aus meiner Sicht sehr schwer zu rechtfertigen, aber schon nochmal zu unterscheiden. Bedeutet aber für uns, wir müssen weiter darüber reden, weil die Sache schlichtweg nicht erledigt ist und weil die Innenminister der Länder und des Bundes immer wieder versuchen werden, mit den üblichen, wie du es schon gesagt hast, Methoden und Begriffen für unsere Sicherheit, und es wird ja immer wieder versucht, uns zu erklären, dass wir mehr Sicherheit brauchen, und es gibt ja die ganzen terroristischen Anschläge und natürlich, jetzt frage ich mal, weil du gerade gesagt hast, Zollfahndung, was haben die denn da ermittelt? Ist das auch bekannt? Ich meine, das wäre mal schön zu wissen, wieso denn eigentlich ermittelt wurde. Na, natürlich nicht immer bekannt. Waren Terroristen? Anschläge? Nein, da geht es um sogenannte, also wir kennen jetzt mehrere Fälle, zum einen, weil teilweise die Paragraphen, nach denen ermittelt wurde, öffentlich wurde, zum Teil, weil wir mit den Mandanten Kontakt hatten von den Betroffenen. Da geht es um Bandenkriminalität, zum Beispiel im Bereich Betäubungsmittel. Faktisch ist zum Beispiel der bayerische Staatstrojaner eine kleine Firma, die Medikamente exportiert und importiert. Das hat mit Terrorismus überhaupt gar nichts zu tun. Wir haben einen Fall von so einem, das ist so ein Bodybuilder, da geht es auch um Betäubungsmittel, weil er die anabole Steroide oder sowas bestellt oder gedealt haben soll. Also es ist nicht etwa so, dass da ist überhaupt kein einziger Terrorismusfall dabei gewesen, den wir jetzt in den Listen haben. Allerdings wissen wir natürlich auch nichts über den Einsatz dieser solcher oder anderer Spionagesoftware im geheimdienstlichen Bereich. Also das heißt, unsere 19 Geheimdienste sind natürlich zu gar keiner Antwort verpflichtet. Und es ist auch tatsächlich so, dass alle Anfragen, die in die Richtung gehen, mit dem üblichen, mit der Phrase beantwortet wurden, dass es eben unter geheimen Aspekten nicht veröffentlicht werden könnte. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass mein Rechner infiziert ist? Kommt drauf an, was hast du denn für ein Betriebssystem? Ich dachte, du fragst jetzt schon, was ich verbrochen habe. Nein, ich habe Mac OS X. Also natürlich ist es anders. Die Schadsoftware, die wir untersucht haben, war für verschiedene Windows-Systeme. Aber mittlerweile ist natürlich auch bekannt, dass es durchaus für die Mac-Plattform Angriffe gibt. Wir wissen derzeit nichts darüber, dass die Behörden Verträge in diese Richtung haben. Aber für die Zukunft ist ja ohnehin geplant, dass der Bund eigene Software entwickelt und nicht mehr eine Firma damit beauftragt. Aber das heißt natürlich noch lange nicht... Das war ja auch noch ein entscheidender Punkt. Das hat eine private Firma, hat dieses Ding da entwickelt damals. Und diese private Firma, wer hat denn eigentlich entschieden, dass diese Firma den Auftrag bekommt? wie immer bei den Behörden, man hat natürlich sich Angebote machen lassen und eins genommen. Es gab auch so eine Demonstration wohl, dass sie haben mir natürlich vorgeführt, was das Tool können wird und wie sie es ja, bedienen können. Ist aber nicht in allen Behörden so gemacht worden. Die Bundespolizei zum Beispiel hat auch die Bedienung dieses Staatstrojaners an diese Firma abgegeben. Also es war nicht mal mehr immer so, dass sie... Das ist unvorstellbar. Das bedeutet, dass irgendwelche privaten Leute jetzt in der Lage waren, Dinge abzuhören und haben da genau das gemacht, die eigentlich gar nicht befugt waren. Naja, natürlich, also sie haben ja dann im Auftrag gehandelt und sicherlich werden sie auch das Schreiben haben müssen, dass sie eben von dem, was sie da erfahren, nichts kundtun, ist nur richtig. Trotzdem kann man natürlich da Fragen stellen, die stellen sich vor allen Dingen, so juristisch nennt man diese Fragen nach dem Souveränitätsprinzip, denn die Daten wurden zum Beispiel zumindest in Teilen über einen Server in den USA ausgeleitet, die waren ja nicht korrekt verschlüsselt, weil ja auch handwerklich dieser Staatstrojaner sehr schlechter Qualität war. Da stellen sich natürlich auch viele schwierige juristische Fragen, denn wenn man so ein Tool einsetzt, dann hat man natürlich auch, es obliegt einem schlicht, dass man die Daten nicht auch noch Dritten zur Kenntnis gibt, die man da ausspioniert. Zumal wir gesehen haben, dass es teilweise eben auch intime Daten waren. Ja. Dein Telefon? Nee, war nur mein Strom ist gerade gegangen. Ah, okay. Dann nochmal abschließend die Frage, ist jetzt in Kürze irgendwas zu erwarten? Was gibt es jetzt Neues? Worauf warten wir eigentlich? Was wird passieren? Naja, wir haben ja den Bericht vom Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar bekommen, der zwar eigentlich vor ist, also NFD geheim gestempelt wurde, aber im Netz auftauchte, den konnten wir lesen. Der hat sämtliche unserer Erkenntnisse bestätigt und auch sehr klare Worte gefunden in Bezug auf die Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit. Wir warten immer noch auf den Bericht des bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten, der jetzt bereits seit vielen Monaten da versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, schon sehr lange jetzt, wir haben ja mittlerweile Juli. Wir wissen, dass niemand Drittes bisher diesen Quelltext gesehen hat und dass es auch in Zukunft nicht so sein wird. Das heißt, wir hoffen, dass es tatsächlich so ist, dass derzeit diese unsichere und rechtlich fragwürdige Spionagesoftware einfach nicht eingesetzt wird. Ob dem so ist, sicher wäre ich da nicht, zumal in den Ländern. Dann machen wir das doch einfach so. Wenn ich da irgendwas höre oder umgekehrt du irgendwas Neues hast, dann lass mich das doch einfach wissen und dann sprechen wir wieder drüber. Und immer sehr gerne. Und ja, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Die Lektüre. Also ich meine, wir haben eine Menge dazu geschrieben, nicht in unserer Pressemitteilung, sondern auch Berichte veröffentlicht, auch der Bericht von Schaar. Also es lohnt sich durchaus, sich damit zu beschäftigen. Das ist auch technisch ganz spannend. Ich habe kürzlich erst die Diplomarbeit dazu gelesen. Also ja, lohnt sich durchaus, kann man sich weiterbilden. Ja, unsere Aufgabe ist ja so ein bisschen, einige Dinge zu vertonen und so den Leuten zur Verfügung zu stellen, weil der Konsum sicherlich einfacher ist auf dem Weg zur Arbeit. Und deswegen machen wir das hier. Und wir machen das auch, um einfach nicht zu vergessen, dass es den Staats- und Landes- oder wie auch immer Trojaner gibt. Denn das ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten, hatte zumindest ich das Gefühl. Und deswegen danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde einfach sagen, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.